Deutschlandfunk, Hintergrundpolitik. Geschichte aktuell vor 50 Jahren. Schmutz- und Schundgesetz, einst belächelt, heute bitter notwendig. Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Eine Sendung von Renate Färber-Husemann. Dämme wollte er bauen gegen die moralische Zerstörung der Jugend, so wörtlich der damalige Bundesinnenminister Robert Lehr. Und deshalb verabschiedete der Deutsche Bundestag ein Gesetz gegen die Verbreitung jugendgefährdender Schriften, das am 9. Juni 1953 in Kraft trat. Es ist nicht übertrieben, wenn ich aufgrund der amtlichen Vorstellungen, die und Unterlagen, die ich in meinem Hause habe prüfen lassen, sage, dass zurzeit in unserer Jugend eine wirkliche Seuche grassiert. Und wer hier die Augen verschließt, sieht nicht die ganze furchtbare Wirklichkeit. Und die sah in den Augen der CDU-Abgeordneten Heiler so gefährlich aus, dass es galt, der Überhitzung der Fantasie und der Überreizung der Sinne entgegenzutreten. Darum wollen wir die Zeitschriften der Freikörperkultur auch in die Liste mit aufgenommen haben. Die Schamhaftigkeit wie auch die sexuelle Spannung zwischen den Geschlechtern gehört zu den gottgewollten Geheimnissen der Schöpfung. Und ihre künstliche Verminderung ist unnatürlich. Unnatürlich waren für den Stuttgarter SPD-Abgeordneten Erwin Schöttle allerdings weniger die FKK-Broschüren als die Verhältnisse, unter denen junge Menschen damals nach dem Krieg aufwachsen mussten. Dann werden wir Sie nachdrücklich darauf hinweisen, dass nicht die Kiosks allein und nicht die Winkelverleger, sondern die Tatsache zur sittlichen Verwahrlosung weiter Kreise der Jugend beigetragen hat, dass heute in Deutschland Dutzende und Aberdutzende von Menschen in schlechte Wohnungen zusammengepfercht sind, in denen sich vor den Augen der Kinder all das abspielt, was man ihnen eigentlich vorenthalten sollte. Schmutz- und Schundgesetz spottete der Volksmund. Und so mancher Bürger teilte wohl die Sorgen des FDP-Abgeordneten Hammer, der im Bundestag warnte, Sie werden die Ilias auf ihren militaristischen Gehalt hin zu überprüfen haben. Und Sie werden zu überprüfen haben, ob die heilige Hochzeit des Zeus auf dem Ida unsittlich ist oder nicht unsittlich ist. Unsere Sorgen um die deutsche Jugend nach dieser entsetzlichen Katastrophe des Kriegs in Zeiten schweren Verfalls sind außerordentlich groß. Trotzdem möchten wir nicht, dass durch diese Bestimmung von irgendeinem Gremium in Deutschland unter irgendwelchen Vorwänden ein Geschnuddel mit der klassischen Literatur betrieben wird und wir zum Gelächter in der Welt werden. Dafür sorgte prompt schon die erste Indizierung. Ein Tarzan-Comic wurde für Jugendliche verboten. Auf dem Index der damals eingerichteten Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften landeten Romane des amerikanischen Schriftstellers Henry Miller, manche Ausgaben der Märchen aus Tausend und einer Nacht, Romänchen wie Fanny Hill und natürlich jedes Heftchen, das einen nackten Busen zeigte. Die heutige Chefin der Behörde, die Juristin Elke Monsen-Engberding, seit 1979 bei der Bundesprüfstelle, kann darüber lachen und wünscht sich vermutlich, sie hätte keine größeren Probleme als ihre Vorgänger von damals. Was seinerzeit im sexuell-erotischen Bereich indiziert wurde, das ist natürlich heute, wenn man das einmal so salopp sagen darf, Anführungszeichen eine Lachnummer, Ausführungszeichen. Was jedoch im Bereich der Kriegsverherrlichung und Verharmlosung indiziert wurde, das würde man heute noch genauso indizieren wie seinerzeit. Die in den 50er und frühen 60er Jahren prüde sexualfeindliche Gesellschaft veränderte sich und mit ihr auch die Spruchpraxis der Bundesprüfstelle. Der nackte Mensch ist natürlich kein bisschen jugendgefährdend, es müssen dann andere Merkmale hinzukommen, so zum Beispiel also sexuelle Handlungen, die in Verbindung mit Gewalttätigkeiten gezeigt werden, Frauendiskriminierung, das Befürworten von inzestuösen Beziehungen und ähnliche Dinge. Indizierungen sind schmerzhaft für alle, die mit Anrüchigem ihr Geld verdienen. Denn wenn ein Videofilm, ein Buch, ein Magazin oder ein Computerspiel auf dem Index landet, dann ist das Werk fast unverkäuflich, denn die Vertreiber dürfen diese Medien nur noch an Erwachsene abgeben und nicht mehr an Kinder und Jugendliche. Das heißt also, sie dürfen nur in solchen Läden ausgestellt werden, zu denen nur Erwachsene Zutritt haben. Ansonsten müssen sie unter der Ladentheke an Erwachsene abgegeben werden. Sie dürfen nicht mehr in der Öffentlichkeit beworben werden und sie dürfen nicht mehr im Wege des Versandhandels vertrieben werden, wobei der elektronische Versandhandel, der entsprechende Alterssicherungen anerkennt, nicht unter den Begriff des Versandhandels fällt. Bis Mitte der 80er Jahre galt es unter liberal denkenden Menschen als schick, sich über die Arbeit der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, wie sie heute heißt, lustig zu machen. Doch diejenigen, die meinten, ein bisschen Pornografie habe noch keinem Jugendlichen geschadet, wussten in der Regel nicht, wovon sie redeten. Das änderte sich schlagartig, als der damalige Amtschef Rudolf Steffen während einer öffentlichen Anhörung der SPD-Bundestagsfraktion eine Demokassette vorführte mit Ausschnitten aus Zombie- und Kannibalismusfilmen. Da wird vergewaltigt und gefoltert und getötet. Es werden schreiende Menschen in Großaufnahme ausgeweidet und von Monstern aufgefressen. Auch abgebrühte Zyniker verließen damals grün im Gesicht den Saal und plädierten von Stund an dafür, die Jugendschutzgesetze zu verschärfen. Wir haben eure Mutter glücklich gemacht. Die Hauptfigur des Films ist eine Mutter, die mit ihren zwei schwachsinnigen Söhnen im Wald lebt. Und die Aufgabe dieser Söhne ist es immer, der Mutter frische, in Anführungszeichen, Mädchen heranzubringen, die die Mutter dann umbringen kann auf ganz bestialische Art und Weise. Und damit machen sie ihre Mutter glücklich, deswegen heißt der Film auch Muttertag. Und es passiert dort im Grunde gar nichts, außer Brutalität wird an Brutalität gereiht. Das ist der Inhalt dieser Filme. Das gibt eine ganze Reihe von Filmen, die auch schon so heißen. Beispielsweise der Bohrmaschinenkiller, der Rasiermesserkiller. Und da ist Inhalt der Filme immer dasselbe, und zwar ein bestimmtes technisches Instrument ist dort Hauptfigur und wird zum Töten von Menschen vorgeführt. Seit 1985 dürfen unter 18-Jährige Videotheken, die solche Filme verleihen oder verkaufen, nicht mehr betreten, wenn nicht ein besonderer, für Jugendliche und Kinder nicht zugänglicher Raum nachgewiesen werden kann. Doch das beste Gesetz nutzt nichts, wenn Erwachsene es umgehen nach dem Motto »Für den Papa den Porno, für die Kleinen den Zombie« als Wochenendvergnügen. Rudolf Steffen, der damals Land auf Land ab in Vorträgen und Diskussionsrunden versuchte, Eltern aufzurütteln, musste die Erfahrung machen. Ein Großteil will es gar nicht wissen. Nach dem Motto, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, trage ich keine Verantwortung. Einem anderen Teil ist es schnurzpiep egal, was die sich angucken. Hauptsache, sie sind ruhig und sie stören die eigenen Kreise nicht. Und einem anderen Teil, die gucken sich sogar zusammen mit den Kleinen an, nach dem Motto, so können wir die am besten abhärten. Warum, so fragten damals viele Bürger, wird dieser Dreck, in dem beispielsweise Frauen erst zerstückelt und dann vergewaltigt werden, nicht grundsätzlich verboten, auch für Erwachsene? Rudolf Steffen? Das hat vor allem den rechtlichen Grund, dass wir in der Bundesrepublik Gott sei Dank das Verbot der Vorzensur haben. Es muss also keiner, der etwas produziert auf dem Mediensektor, das, bevor er es auf den Markt bringt, einer staatlichen Stelle zur Kontrolle vorlegen. Das gab es bei den Massenmördern Hitler und Stalin und anderen, aber bei uns Gott sei Dank nicht mehr. Ergo kann er alles auf den Markt bringen und vor allem das, womit er Geld zu verdienen hofft. Nur zwei wichtige Einschränkungen auf diesem Sektor, nämlich eine Bestimmung, die 1973 erstmals und soweit ich sehe einmalig in der Welt ins deutsche Strafrecht hineingekommen ist, nämlich, dass bestimmte Gewaltdarstellungen nicht hergestellt, nicht verbreitet, nicht eingeführt und nicht beworben werden sollen. Die zweite Bestimmung ist die, die es verbietet, pornografische Medien mit Kindern, mit Tieren oder mit Gewalt herzustellen, einzuführen, zu verbreiten oder zu bewerben. Und doch finden sich auf den regelmäßig erscheinenden Indexlisten der Bundesprüfstelle Videofilme mit Titeln wie »Alice, ein verdorbenes kleines Biest«, »Panik im Analbereich«, »Alte Ficker und Pisser« bis zu »Zombies, geschändete Frauen« oder »Zombies unter Kannibalen«. Wohlgemerkt, Filme, die Erwachsenen zugänglich sind und deshalb auf Umwegen auch bei Kindern landen. Dazu kommt jede Menge Dreck aus dem rechtsextremistischen Bereich, Broschüren mit Titeln wie »Ist Rassebewusstsein verwerflich?«, »Adolf Hitler – Ein Leben für Deutschland und Europa?«, und natürlich Publikationen mit Titeln wie Auschwitz-Betrug, Auschwitz-Lüge und ähnliches. Unübersichtlich ist der Markt der Computerspiele. Und was verboten ist, kursiert als Raubkopie unter Heranwachsenden. Kein Gesetz kann das verhindern. You'll die! You'll die! Now! Oh, die! Oh! Je grausamer und gemeiner dieser Markt wurde, desto hitziger verliefen auch die Diskussionen darüber, wie schädlich dieser Schmutz und Schund für Kinder und Jugendliche sein mag. Heerscharen von Psychologen, Pädagogen, Soziologen und Juristen beschäftigen sich mit Fragen wie: Besteht ein Zusammenhang zwischen Reizüberflutung durch brutale Videos und brutalem Verhalten? Sinken durch die ständige Beschäftigung mit Gewalt Tabuschwellen? Wächst die Mitleidslosigkeit, wenn in einem Computerspiel Minuspunkte erhält, wer die Katze erschießt, und Pluspunkte, wer den Menschen tödlich trifft? Entstehen schwer behandelbare Ängste, wenn Kinder solche Erfahrungen alleine verarbeiten müssen? Und wie ist das wirklich mit den Nachahmungstaten? Seit inzwischen Jahrzehnten streitet sich die Wissenschaft über die Folgen. Die Professorin Kaya Timm vom Bonner Institut für Medienwissenschaften formuliert vorsichtig: Es gibt eine Vielzahl von Theorien, die versuchen, so etwas zu erklären. Man sprach früher vom Katharsis-Effekt, also das sozusagen Erleichternde. Man hat sich überlegt, ob Videos stimulieren könnten zur Nachahmung. Man geht heute sehr, sehr stark von einer Nachahmungsthese aus. Es gibt einige Dinge, die ich für bedenklich halte, unter anderem die Tatsache, dass etwas entsteht wie ein ganz eigener Raum, ein eigener innerer Raum. Es gibt auch dazu eine These in der Medienwissenschaft, die Kultivierungshypothese. Also wenn Sie beispielsweise so etwas wie konstante Beschäftigung mit bestimmten Mats, also bestimmte Computerspiele haben, entsteht etwas wie eine eigene Realität. Und da ist dann die Unterscheidung manchmal fraglich, ob ich noch erkennen kann, was real und was sozusagen meine eigene fiktive Welt ist. Verbote, seien es gesetzliche, seien es die von Eltern, laufen heute oft ins Leere. Denn immer mehr Kinder haben Zugang zum Internet und damit auch zu Gewalt und harten Sex jeder Spielart. Sie können konsumieren, was von rechtsextremistischen Gruppen verbreitet wird, und Bilder von realen Leichen und Unfallopfern betrachten. Wer sich auskennt mit dem weltweiten Netz, und da sind die Kinder in der Regel besser als ihre Erzeuger, kann sich von Mord und Folter bis zum Kinderporno auf den Schirm holen, was kranke menschliche Fantasie sich auszudenken vermag. Man kann auf den Computern in den Kinderzimmern zwar Schutzprogramme installieren, doch die Wirksamkeit ist bisher umstritten. Die Professorin Kaya Timm: Sie können nicht kontrollieren, was ihre Kinder machen. Also es gibt Websites, ich muss Ihnen sagen, da wird auch dem Wissenschaftler schlecht. Das können Sie sozusagen natürlich versuchen zu unterdrücken, aber kluge Kinder, und das sind die heute, können sich jederzeit von einem anderen Server sonst wo die Sachen holen. Sie haben kein Mittel dagegen, anders als beim Fernsehen. Sie können den Rechner verbieten, Sie können dem Kind dadurch aber auch die Möglichkeit nehmen, ganz normale Textverarbeitung zu lernen. Also Rechner ist ja nicht nur Internet. Ja? Sie können ihm den Internetanschluss sperren. Sie können gucken, wie viele Stunden das Kind surft, und können mit ihm reden. Wirklich kontrollieren können Sie es nicht. Und deswegen sage ich aus der Sicht von Medienpädagogik, letztendlich ist das Wichtige, dass das Kind selber lernt, zu sagen, nein, das ist nichts für mich und darauf habe ich auch gar keine Lust. Nachdem am 1. April dieses Jahres in Kraft getretenen neuen Jugendschutzgesetz gelten auch für Computerspiele verbindliche Altersfreigaben, und sie können genauso indiziert werden wie Bücher, Videofilme oder Musik. Dass sich das sogenannte Zwölfergremium der Bundesprüfstelle, also die ehrenamtlichen Beisitzer aus den Bereichen Kunst, Literatur, Pädagogik, Kirchen, Jugendhilfe, die Arbeit nicht leicht macht, zeigen die Diskussionen um das Spiel Counter-Strike, in dem GSG-9 Leute auf Terroristenjagd gehen. Es gab Anträge, dieses Spiel zu verbieten, weil der Erfurter Attentäter Robert Steinhäuser mit ihm das Zielen trainiert haben soll. Nach mehrstündigen Diskussionen mit jungen Leuten aus der Fangemeinde wurde von der Indizierung abgesehen, denn, so Elke Monzen-Enkberding, die oberste Jugendschützerin der Republik: Die müssen mit den anderen Mitspielern kommunizieren. Sie müssen sich verabreden und sie haben ja auch die Aufgabe, gute Taten zu bewirken. Aber alleine durch dieses Verabreden und durch dieses Kommunizieren mit Menschen steht es nicht mehr im Vordergrund, Menschen zu töten, sondern dann steht im Vordergrund Geschicklichkeit. Sorgen macht den Jugendschützern eher rassistischer, rechtsextremistischer, kriegsverherrlichender Schmutz aus dem Internet. Etwa 90% der deutschsprachigen Nazi-Seiten kommen aus dem Ausland, vor allem aus den USA, aber auch aus Kanada und von Servern aus Russland. Einschlägige Spiele werden heruntergeladen und über Kopien verbreitet. Seitenweise finden sich auf der Indexliste Titel, die für sich sprechen. Anti-Neger-Test. Anti-Türken-Test. Nazi-Demo. Hitler-Show. Clean Germany. Türkenhass. Hitler-Diktator. Fast immer sind die Hersteller solcher Spiele unbekannt. Es gibt keine Copyrights oder als Urheber firmieren Hitler und Hess. Wie Jugendschützer, Polizei und Staatsanwälte angesichts von geschätzten 300 Millionen Seiten im World Wide Web ihre Aufgabe noch erfüllen sollen, kann in Wahrheit niemand beantworten. Doch kapitulieren vor der Flut mag niemand, der täglich mit diesen finsteren Seiten des globalen Netzes zu tun hat. Vor 50 Jahren, als das Gesetz zum Schutz der Jugend vor jugendgefährdenden Schriften in Kraft trat, ging es ausschließlich um Printmedien. Das ist heute kaum noch ein Thema für die kleine Behörde mit ihren 10 Mitarbeitern. Die Chefin? Wir schauen in der Tat nicht mehr auf Bücher. Das liegt natürlich zum einen daran, dass wir entsprechende Anträge nicht mehr bekommen, außer im rechtsextremistischen Bereich. Da gibt es nach wie vor Bücher, die wir indizieren. Aber ich denke mal, es liegt natürlich auch viel daran, dass die Jugendämter, die anderen zuständigen Stellen, ihre, sagen wir einmal, Antragspraxis der Jugendkultur angepasst haben. Also Bücher spielen, so bedauerlich das auch sein mag, in der Jugendkultur eine untergeordnete Rolle. Andere Medien spielen eine weitaus größere Rolle. Die Medienwissenschaftlerin Kaya Tim bestätigt das. Nachahmung aus einem Buch gilt als extrem unwahrscheinlich, weil die bildhafte Darstellung wie im Film nicht gegeben ist. Und ich glaube, da, das ist auch richtig, also alle Formen von Nachahmungstäter, die wir hatten, sind alles Darstellungen aus dem filmischen, aus dem visuellen Bereich. Das Fernsehen hat im öffentlichen Bewusstsein bisher eine Randrolle gespielt. Seit 1. April hat die Bundesprüfstelle auch hier eine Wächterfunktion. Elke Monsen-Enkberding nennt die unsäglichen Schulmädchenreports, die derzeit zur Begutachtung vorliegen und wohl ohne massive Schnitte wegen der Vergewaltigungsszenen nicht in die Wohnzimmer kommen. Wobei immer latent und manchmal auch expresses Verbis zum Ausdruck kommt, naja, die mit ihrem kurzen Rock ist ja denn nun mal selber schuld, dass sie vergewaltigt wurde. Es kommt hinzu, dass einige des Schulmädchenreports deutlich inzestuöse Beziehungen befürworten. Es gibt zum Beispiel einen, in dem ein 9-jähriges Mädchen sagt, meine sexuellen Erfahrungen mit meinem Großvater begannen, da war ich 9 Jahre und das war alles hervorragend. Und ich denke mal, da ist man heute noch eher sensibilisiert als in den 80er Jahren, denn wir sind ja seit Jahren dabei, also gerade Kinder in ihrem sexuellen Selbstbestimmungsrecht zu stärken und ihnen es zu ermöglichen, Übergriffe von Erwachsenen auf jeden Fall abzuwehren. Manchmal sehnt man sich angesichts der abstoßenden Gewaltflut zurück nach den guten, alten, spießigen Fernsehzeiten. Vor 26 Jahren landete ein WDR-Tatort mit dem beliebten Kommissar Haferkamp wegen unnötiger Brutalität im Giftschrank, weil eine Minute lang eine erhängte Leiche zu sehen ist. Heute ist dieser Film kein Problem mehr für den Jugendschutz. Er wurde im Mai anstandslos zur Ausstrahlung freigegeben. Was im Fernsehen läuft, ist kontrollierbar. Ratlos aber fragen sich Eltern und Fachleute, wie in den Zeiten von Internet und technologischer Hochrüstung in den Kinderzimmern Jugendschutz noch funktionieren soll. Kommt nicht Resignation auf, wenn man zwar einen Schulmädchenreport entschärfen kann, aber im Chat sich Pädophile an arglose Kinder heranmachen können? Die Leiterin der Bundesprüfstelle macht sich wohl selbst Mut, wenn sie tapfer sagt. Also ich denke mal, flächendeckend kann es nie sein. Es ist auch verboten zu stehlen, dennoch finden jeden Tag Diebstähle statt. Also man kann nicht das daran aufhängen, dass also Jugendschutzgesetze unter Umständen überflüssig oder nicht wirksam werden. Sie sind sogar sehr wirksam, denn viele Vertreiber beschweren sich ja, dass die deutschen Jugendschutzgesetze viel zu streng werden. Vor 50 Jahren Schmutz- und Schundgesetz, einst belächelt, heute bitter notwendig. Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Eine Sendung von Renate Färber-Husemann.